صلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Der Unterricht Safar habe ich und Deutsch und wir machen weiter mit der Sira von unserem Propheten Muhammad SAW und inshallah auch morgen machen wir auch Sira und vielleicht nächste Woche auch können wir zwei oder drei Tage machen, dann wir inshallah das Thema zu Ende bringen in diesen zwei Wochen bilden. السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه السنة بارك الله فيكم كان من السرايا وكان هناك طبيعي غزوة كبيرة وعظيمة وهي غزوة تبوك. في ربيع الأول من العام التاسع بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 50 صحابي لهدم الفلس. الفلس صنم لطي. كان أهل طي يعبدونه. فسار إليه علي رضوان الله عليه وهدمه، ولكنهم حاربوه. ولما حاربوه ساق معه، انتصر عليهم وساق معه سراء، ومنهم سفانة بنت حاتم الطائي المشهور بالكرم بين العرب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع علي إلى المدينة جعلت سفانة في حجرة عند باب المسجد مع النساء الأخرين، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هلك الوالد وغاب الوافد، فمنن علي من الله من الله عليك. فقال لها: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم وأخوها. قال لها: الفار من الله ورسوله. ثم مضى وتركها. يوم آخر يوم آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تريدي أن تخرجي قولي لي إذا في عندك صحبة فأنا يعني أمن عليك. فطبعا من النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عليها، ثم ارتحلت حتى قدمت على أخيها عدي بن حاتم الطائي بالشام. فأخبرته سفانة أخته بما لقيت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعني استحى من نفسه أنه هو حارب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم كريم لأنه كانوا مشهورين هم بالكرم، فهذا فعل كريم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معهم هذا. فرجع عدي بن حاتم الطائي وأسلم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. In diesem Jahr, im Jahre 9, das hat angefangen sozusagen mit einer Brigade. Der Prophet Muhammad SAW hat in Richtung Tai. Tai ist ein arabischer Stamm. Dieser Stamm war sehr bekannt für ihre Großzügigkeit. Und der Vater hieß Hatim al-Tai. Und wenn man sagt Hatim al-Tai, ist es sehr bekannt zwischen den Arabern, dass man von Großzügigkeit spricht. Hatim al-Tai natürlich hat es unter anderem zwei Kinder, eine Frau oder ein Mädchen, hieß, eine Tochter hieß Safana und ein Sohn Adi hieß er. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad SAW hat Ali ibn Abi Talib beauftragt, dass er 50 Sahabi mitnimmt und die reisen in Richtung Tai und die sollten dort ein Götze von diesen Leuten zerstören. Das hieß Al-Fils. Der Prophet Muhammad SAW hat das gemacht, weil in der arabischen Halbinsel nicht mehr erlaubt war, dass man Götzen anbetet oder Steine oder Bäume. Als Ali ibn Abi Talib dort war, die Leute haben gegen ihn gekämpft, aber er hat sie besiegt und er hat viele Gefangene mitgenommen und Beuten und er ist zurück nach Medina. Unter anderem gab es auch die Tochter von Hatim al-Ta'i, Safana. Man hat sie neben der Moschee gelassen, in ein Gemach. Und sie kam zum Propheten, oder sie sah dem Propheten Muhammad SAW, sie sagte ihm: O Prophet, mein Vater ist gestorben und derjenige, der mich befreien kann, ist nicht da. Weil Adi ibn Hatim al-Ta'i geflohen war, als er hörte, dass der Prophet Muhammad SAW وسلم بريغادي بشكتر دن هات زي فوق قفيت محمد صلى الله عليه وسلم بامال سلانك دسي دسي بفخايت فخت دسي بفخايت فخت und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zum ersten Mal, zum zweiten Mal nicht gesagt. Nach dritten Tag sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, wenn du jemanden hast, dass du zu deinem Volk weiterreisen kannst, dann sag mir Bescheid. Dann hat sie Leute gefunden und die ist mit ihnen zurück. Und dort in Syrien hat sie ihren Bruder Adi getroffen. Sie hat ihm gesagt, schau mal, wie großzügig der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit uns war. Wenn er König ist, dann sei neben ihm. Und wenn er Prophet ist, dann sollst du sozusagen das gewinnen, dass du auch mit ihm bist. Adi, natürlich, diese Familie war bekannt für Großzügigkeit. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihm gemacht hat, war großzügiger, als was sie gekannt haben. Deshalb hat Adi ibn Hatim al-Ta'i den Islam angenommen und er ist zum Propheten Muhammad gekommen. Adi ibn Hatim al-Ta'i natürlich ist er ein bekannter Mann zwischen den Arabern, weil dieser Stamm überhaupt, die waren sehr bekannt für ihre Großzügigkeit. Ein der wichtigsten Ereignisse im Jahre 9 war Ghazwat Tabuk. Ghazwat Tabuk. Ghazwat Tabuk كانت في رجب في العام التاسع. وسببها كان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم قد جمعت له تريد غزو النبي صلى الله عليه وسلم في بلاده فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحضير للدفاع عن المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواري في غزواته يعني إذا كان يريد أن يذهب يغزو شمالا أو جنوبا يعني يواري فيذهب شرقا أو غربا بحيث الناس ما تعرف هذا الأمر هذا من عادته أما في هذه الغزوة بالذات تبوك النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك صرح بهذا الأمر ليش؟ لأن المسافة كانت بعيدة وكان الوقت حر رجل وكان في هناك مجاعة وكان في نقص في المؤونة عند الناس يعني كان في زمان عسرة فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة وأهل مكة واستنفر الأعراب في جزيرة العرب الذين أسلموا وأعد جيشا كبيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فتسابق الصحابة في هذا الأمر منهم عثمان رضي الله عليه تصدق ب300 بعير بما فيها وب1000 دينار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض وجاء أبو بكر رضوان الله عليه بكل ماله وهو 4000 درهم قال له هل أبقيت لأهلك شيء؟ قال أبقيت له الله الرسول وجاء عمر بنصف ماله وعبد الرحمن بن عوف ب100 أوقية من ذهب والعباس وطلحة وعاصم بن عدي وغيرهم وحتى النساء صارت تتصدق بالحيل لهذا الأمر وجاء بعض الصحابة أو بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم صحابة ضعفاء يقول له احملنا ما عندنا فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج هؤلاء ما عليهم شيء وكانوا 7 فجهزهم عثمان والعباس ويامن بن عمرو ثم خرج الجيش يوم الخميس وكان تعداد الجيش تقريبا 30,000 مقدمتهم 10,000 فارس واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وعلى أهله علي بن أبي طالب فقال له علي بن أبي طالب أتستخلفني أو أتخلفني في النساء والصبيان فقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ألا أو إلا أنه لا نبي بعدي يعني أنت مني بمنزلة هارون موسى ولكن ما في نبي بعدي، فما ترضى تكون ذلك؟ طبعا وعبد الله بن أبي وغيره من المنافقين تخلفوا عن هذا الجيش بحجج واهية وكذبوا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المنافقين يجتمعوا في بيت سويل من اليهودي حتى يثبطون الناس عن غزوة تبوك، فبعث طلحة بن عبيد الله وأحرقوا بيت سويل من اليهودي. ولكن سويلم يعني هرب، وهم بعضهم هرب، وجاء قوم كذلك من المنافقين يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بحجج واحد. وتخلف ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم نزلت الآيات بسورة التوبة، وسار الجيش إلى تبوك. بارك الله فيكم. In diesem Jahr gab es ein großes Ereignis. Und zwar, das war غزوة تبوك. تبوك ist im Norden von der arabischen Halbinsel. Warum kam es dazu? Die Römer haben sich versammelt und verbündet mit anderen Leuten, damit sie den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم in Medina angreifen, damit sie sozusagen den Islam vernichten können. Als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das hörte, hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم die Leute dazu aufgerufen, dass sie sich vorbereiten. Normalerweise der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, als er in einen Kampf der Verteidigung für die Muslime eintreten wollte, hat er immer was anderes gesagt, damit die Leute nicht wissen. Aber in diesem, in Tabuk, hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das Bescheid gesagt und offen gelegt, dass er in Richtung Tabuk marschiert, weil die Römer sich vorbereitet haben. Und die Zeit, das war in Rajab, im Jahre 9 nach der Auswanderung, und das war eine Zeit, das war eine warme Zeit, oder kann man sagen, auch heiße Zeit, weil die Temperatur sehr sozusagen, das war sehr hoch, das war im Sommer. Es gab Dürre und die Leute haben wenig Früchte gehabt und es gab sehr viele arme Leute. Also jeder will arbeiten, damit er etwas schafft. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat die Leute von Medina dazu aufgerufen, die Leute von Mekka und die Araber, die den Islam angenommen haben. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat angefangen, die Leute dazu aufgerufen, dass sie dafür spenden. Uthman radhiyallahu anhu hat 300 Kamele mit allem, was sie haben, gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Und 1000 Dinar. 1000 Dinar. Und es gibt auch, man hat gesagt, 10.000 Dinar. Oder 10.000 Dirham. Das sind 1000 Dinar, die sind wie eine Million oder eine Milliarde heutzutage. Er hat das so gespendet. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt dazu, er sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Uthman zufrieden sein, weil ich mit ihm zufrieden bin. Abu Bakr hat sein ganzes Vermögen gebracht und er hat gespendet. Umar die Hälfte seines Vermögens. Abdurrahman bin Auf, andere von Sahaba, auch die Frauen, die haben ihren Schmuck für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Und dann kamen Leute zum Propheten صلى الله عليه وسلم, die waren sieben, sie haben geweint, sie haben gesagt, wir haben kein Geld, wir haben nichts, wir haben weder Pferd, wir haben noch gar nichts, aber wir wollen mit dir. Allah subhanahu wa ta'ala hat Koran herabgesandt, dass die Leute, die schwach sind, die krank sind und so weiter, die sind entschuldigt, wenn man sie aufruft, aber sie können nicht tun. Diese große Armee ist in Richtung Tabuk am Donnerstag marschiert und es waren zusammen 30.000 Mann. 30.000 Mann waren sie. Das war die größte überhaupt in damaliger Zeit von den Arabern und mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat Muhammad ibn Maslama als Provinzleiter für Al-Medina bestimmt und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat Ali ibn Abi Talib sozusagen beauftragt, dass er sich um die Familie von Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم kümmert. Die Heuchler, die haben gesprochen, schaut mal, weil Ali sein Verwandter ist, deshalb wollte er ihn nicht mitnehmen. Ali kam zum Propheten und er hat ihm gesagt, du lässt mich zwischen Frauen und Kindern? Der Prophet sagte ihm, O Ali, willst du nicht diese Stellung von mir haben, wie die Stellung von Harun, von Aaron zu Musa? Aber nach mir gibt es keinen Prophet. Also, du hast so enge Stellung zu mir oder enge Verbindung zu mir. Deshalb habe ich, dir diese Aufgabe gegeben. Die Hoffnung, die wollten nicht mitmachen und die kamen zum Propheten. Sie haben ihm gesagt, ja, wir können nicht und so weiter. Und die haben gelogen. Und andere, ich meine auch unter den Häuslern, die haben sozusagen sich entschuldigt, aber mit Lügen fabriziert. Aber es waren drei Leute, die wollten nicht mit und sie haben keinen Grund angegeben. Und die waren die drei, die ihre Geschichte natürlich sehr bekannt ist. Und so ist diese Armee in Richtung Tabuk marschiert. اللواء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضوان الله عليه. وأعطى الزبير بن العوام راية المهاجرين، وأسيد بن حضير راية الأوس، والحباب بن المنذر راية الخزرج. طبعا وسار الجيش في جهد شديد، وكان الرجل والرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحد ويقتسمون التمرة فيما بينهم، لأنه ما كان فيه. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما عندنا شيء فادعوا له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فسبحان الله صاروا يفتحوا أزوادهم، يعني مكان ما يضعوا الطعام، فيجدوا طعاما ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعطشوا كثيرا لأن ما كان عندهم ماء، فكان الرجل ينحر بعيره فيعتصر ما في كرش البعير من ماء فيشربه. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ادعو الله نريد ماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فما انتهى من الدعاء حتى أمطرت وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم مطر. سبحان الله. ورغم هذه الأمور المنافقون باقون على نفاقهم. وهم في الطريق كان ممن تخلف من غير عذر أبو خيثم، فرجع بعدما سار في الجيش، فرجع وكان له بستان فيه عريشتين، وكان له زوجتان، فوجد كل منهما في عريشه ماء في عريشها وفيه ماء بارد وقد هيأ الطعام. فلما رأى ذلك قال رسول الله في الضح، يعني في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرهما أن يهيئا زادا فسار خلف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من الجيش قال الناس هذا راكب على الطريق أقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فنظروا فإذا هو أبو خيثمة فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره فدعا له بخير. وكذلك لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن وهب الجمحي، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا لما يسيروا يتخلف بعض الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوهم، فإن يكن مثلا رجل فإن يكن فيه خير فسيلحق الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منهم. فقالوا له تخلف أبو ذر، لأن بعير أبو ذر ما عاد يستطيع يمشي. فبعد قليلا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق فقال كن أبا ذر، فإذا هو أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سبحان الله. وطبعا معروف قصة أبو ذر رضوان الله عليه لما مات كان مع زوجته لوحده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنك ستموت في أرضي وحدك، فقالت له ما في أحد، شوف ما في أحد، قال له انظري إلى الطريق ستجدي، فإذا مجموعة من الصحابة أتت. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر وهي ديار ثمود، فقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قنع رأسه وصار بسرعة في ذلك الوادي. وكذلك بارك الله فيكم لما كان الناس هناك وروى الإمام أحمد أنهم يعني بدأوا بتحضير الطعام والقدور وإلى ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تراق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوا أرض القوم الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى. ولما وصل جيش المسلمين تبوك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا هناك، لأن الروم لما بلغهم مسير هذا الجيش انسحبوا إلى بلاد الشام ليتحصنوا بحصونها، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك بضعة عشر يوما، وحتى يعني يريهم أنه ما يخاف منهم هو. فبعث وكان يحنى ابن رؤوبة اسمه صاحب أيلة، مدينة أيلة، أحد الأمراء المقيمين على الحدود. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه وأعطى الجزية، فأمنه وكتب له كتابا، وأتاه كذلك أهل جرباء وأذرح وصالحوه أيضا وأعطوه الجزية. وأهدى صاحب أيلة النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له ببحرهم أي ببلده. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم جهة الشمال، لأن هؤلاء صار بينه وبينهم عهد وأمن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد الوليد إلى أكيدر حتى يأمن مجيء الروم من ناحيتهم، لأنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفضوا عليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 500 فارس، وهذا أكيدر دومة كان في منطقة بين المدينة، دومة الجندة اللي اسمها بين المدينة ودمشق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا يعني وصلت لهذا ستجده يصطاد البقر. فهجموا عليه وقتلوا أخاه وأسروا أكيدر هذا. فلما أتوا به يعني كان عنده من الثياب شيء جميل جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا؟ فسبحان الله. ثم آب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة بعد أن أقام بتبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأراد بعض المنافقين أن يكيدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر كيدهم وولوا مدبرين. بارك الله فيكم. بهذا الجزار تفضل. Dass diese Armee 30.000 Mann war, und der Prophet Muhammad hatte sozusagen Generalflagge zu Abu Bakr gegeben. Abu Bakr hat das getragen. Und er hat dann die Armee in Teilen geteilt, sallallahu alaihi wasallam. Die Gruppe von Al-Ansar, die Gruppe von Al-Ansar ist weit, das wird aus allein, Khazraj allein. Und die Al-Muhajirin auch eine Flagge hatte gegeben. Also Zubair ibn al-Awwam, Zubair ibn al-Awwam hat die Flagge von Al-Muhajirin, Usayd ibn al-Hudayr die von Al-Aus und Al-Habbab al-Mundir von Al-Khazraj. Und das war sehr schwer. Das war warm, es gab kein Wasser und die Leute konnten nicht mehr. Das ist sehr schwer, sehr schwere Zeit. Zwei und drei Leute haben ein Kamel geritten. Jeder nach seiner Reihe. Es gab nicht mehr Essen. Dann haben sie die Dattel auf drei geteilt, damit sie essen können. Umar radiallahu anhu kam zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, die Leute haben nicht mehr zu essen. Mach etwas. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit Gebet gemacht, dass sie in ihren die haben früher so ein Stoff, etwas vom Stoff essen getan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Bittgebet gemacht, dass sie doch Essen und Früchte bekommen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala von ihm angenommen. Und sie haben alle diese Tücher aufgemacht. Dann haben sie dann Essen gefunden und Früchte gefunden. Die haben auch kein Wasser gehabt. Dann haben manche ihre Kamele getötet und sie haben oder geschlachtet und sie haben vom Bauch von Kamelen oder von Hocke von Kamelen das Wasser rausgeholt, damit sie trinken können. Abu Bakr kam zum Propheten, der hat ihm gesagt, du bist der Gesandte Allahs und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von dir an. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bittgebet gemacht und es regnete sofort. Und die Leute haben getrunken und sie haben natürlich dann Wasser mitgenommen. Und trotz des Ganzen, die Heuchler blieben Heuchler und sie wollten die Wahrheit nicht annehmen. Es gab eine Person, die erstmal mit der Armee marschierte, aber diese Person hieß Abu Khaythama. Diese Person war für ihn sehr schwer geworden. Dann ist er zurück nach Medina. Ohne, grundlos. Und als er in Medina war, der hat so einen Garten gehabt. Und der Garten, die waren zwei Teile. Ein Teil für seine, der hat zwei Frauen und jedes Teil für eine Frau. Dann kam er, das war kühl und es gab Essen und die Frauen da. Dann hat er sich überlegt, ich bin unter Schatten und ich habe meine Frau vor mir und ich habe Essen und alles ist bei mir kühl und kalt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unter der Sonne und er hat nichts zum Essen und der hat sehr schwer auf dem Weg. Wallahi, kann ich nicht akzeptieren. Er hat seinen Frauen gesagt, bereitet für mich Essen vor und er ist auch hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geritten. Die Leute haben einen Reiter von Weitem gesehen. Dann sagt, ein Reiter kommt. Er hat gesagt, Kun Abu Khaythama. Er ist Abu Khaythama. Dann kam er und das war Abu Khaythama. Auch Abu Dharr al-Ghafari, während er mit der Armee marschierte, sein Kamel konnte nicht mehr. Deshalb ist Abu Dharr ein bisschen nach hinten, er hat sich zurückgezogen nach hinten, damit das Kamel von ihm ausruht und später kommt. Aber das Kamel hat lange gebraucht. Die Leute haben gesagt, wo ist Abu Dharr, wo ist Abu Dharr? Später haben sie, so wie ein Schatten von Weitem gesehen, der Prophet sagte, das ist Abu Dharr. Dann kam Abu Dharr, der Prophet sagte, Abu Dharr läuft allein und wird allein sterben und wird auch allein am letzten Tag wieder aufstehen. Und das war so, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Abu Dharr war mit seiner Frau in der Wüste und er sagte ihr, der Prophet sagte mir, du wirst allein sterben und es werden Leute von Al-Kufa kommen, eine Gruppe, und einer von ihnen wird dich bestatten und begraben. Und das war so. Abu Dharr war mit seiner Frau und er hat ihr gesagt, ich werde jetzt sterben. Und der Prophet sagte, ich werde allein sterben und eine Gruppe werden mich sehen und die werden das machen. Er hat gesagt, es gibt niemanden hier. Er hat gesagt, warte mal ab. Nach einer Weile Dann hat sie eine Gruppe von Menschen gesehen, da hat sie sie begrüßt und da hat sie gesagt, kommt, der Gefährte vom Propheten Abu Dharr ist im Sterben. Auf jeden Fall, Abu Dharr kam auch. Als der Prophet Muhammad s.a.w. in Richtung Tabuk marschierte, kam er an Al-Hijr. Al-Hijr ist der Platz von Thamud. Also das Gebiet von Thamud. Thamud, dieses Volk, die natürlich wie bestraft worden sind, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht angebetet haben und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie vernichtet. Der Prophet sagte, ihr sollt schnell machen. Ihr sollt schnell machen und nicht bleiben. Nicht bleiben. Auf jeden Fall, die Leute aber, sie haben gekocht und sie haben, das Wasser war warm geworden, damit sie essen. Der Prophet hat befohlen, dass sie alles weggießen und dass sie gar nicht dort bleiben. Er hat gesagt, wenn man an einen Platz kommt, an dem die Allah subhanahu wa ta'ala ein Volk bestraft hat, sollte man dort sich nicht aufhalten. Und wenn man dadurch auch sozusagen passieren will, dann sollte man so schnell machen und dann sollte man weinen. Als die Römer hörten, dass der Prophet Muhammad s.a.w. mit großer Armee gekommen ist, sie haben sich zurückgezogen in Richtung Syrien und sie wollten nicht, der Prophet Muhammad s.a.w. wollte nicht weiter kämpfen. Und hier hat der Prophet Muhammad s.a.w. Zwei Verträge mit den Leuten von Ila, von Ilat heißt das heute, von Jarba und Azruh. Azruh, das ist im Süden von Damaskus, und Ila ist es am Toten Meer und am Roten Meer, Entschuldigung, am Roten Meer. Das ist Ilat, das ist eine Stadt. Dort hat der Prophet Muhammad s.a.w., er hat Delegationen von diesen Leuten geschickt bekommen, und der Prophet hat mit ihnen einen Friedensvertrag abgeschlossen. Und es gab auch dort der Sohn von dem König von Kinder, der hieß Akida. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Khalid Walid in 500 Personen geschickt, damit er gegen diese Person kämpft, weil dieser Akida, der hat den Römern unterstützt und geholfen gegen den Propheten s.a.w. Der Prophet sagte ihm, wenn du kommst, dann wirst du ihn sehen, der wird diese Zebra jagen und dann kannst du ihn dort festnehmen. Dann kam Khalid Walid, der hat ihn festgenommen und er hat ihn zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gebracht. Man sagt, der hat den Islam angenommen, andere sagen, nein, er hat den Islam nicht angenommen. Auf jeden Fall, dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Richtung Medina zurückgekehrt, nachdem er sozusagen den Sieg bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, und er blieb ein paar Tage in Tabuk, und dann ist er zurück. Auf dem Rückweg wollten manche Heuchler dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zufügen, indem sie einen Plan gemacht haben, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihren Plan bloßgestellt und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gerettet. Morgen, bi'idhni ta'ala barakallahu fikum, machen wir weiter mit diesem Thema, und wir reden morgen über Masjid al-Dirar, das wird diese Moschee, die die Heuchler gebaut haben gegen den Islam und die Muslime, und dann reden wir auch über die drei Leute, die natürlich grundlos in Tabuk nicht mitgemacht haben. بإذنه تعالى بيض الله سبحانه وتعالى فميام فنوش أنيمن والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ناجي.